Guten Abend, verehrte Sportfreunde. Der neue deutsche Fußballmeister heißt 1. FC Köln. Im Berliner Olympiastadion holten sich die Kölner durch einen 4:0-Erfolg über den 1. FC Nürnberg zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte diesen begehrten Titel. Der Bayerische Rundfunk berichtete Ihnen über das Endspiel bereits heute Nachmittag in einer Direktsendung aus Berlin. Hören Sie jetzt noch einmal die erregendsten und entscheidenden Momente dieses Treffens, die wir unserer Reportage von heute Nachmittag entnommen haben. Der Titelverteidiger, der Club aus Nürnberg, wird in diesem Jahr herausgefordert vom 1. FC Köln. Der Club aus Nürnberg spielt mit Wabra im Tor, Derbfuß und Hilpert in der Verteidigung, Zenger, Wenauer und Reisch in der Läuferreihe, Flachenecker, Maxl Morlock, der gestern seinen 37. Geburtstag feierte, Strehl, Gettinger und Albrecht. Und der 1. FC Köln mit Ewert im Tor, Pott und Schnellinger in der Verteidigung, Hemmersbach, Wilden und Sturm in der Läuferreihe, Thielen, Habich, Müller, Schäfer und Breuer im Sturm. Das sind also die Gala-Besetzungen der beiden Mannschaften, mit denen sie am vergangenen Samstag sich den Eintritt in dieses Finale erkämpft haben. Der Ball rollt zur 50. deutschen Fußballmeisterschaft. Der erste Angriff der Nürnberger nach dem Mittelanstoß ist geblockt worden von den Kölnern, die aus der eigenen Hälfte heraus jetzt mit ihrem linken Läufer Sturm versuchen, in die gegnerische Hälfte einzudringen. Aber schon ist der Ball im Seitenaus. Einwurf durch den linken Läufer Reisch für den 1. FC Nürnberg. Auf Strehl nach vorn gespielt. Strehl hat den Ball zurückgeköpfelt zum Linksaußen Albrecht. Pass zur Mitte. Strehl läuft zu, kann den Ball nicht ganz bekommen, aber dafür Gettinger. Befindet sich in einem Knäuel Kölner Deckungsspieler. Der Ball wird zunächst herausgetragen, aber dann wieder auf den 11-Meter-Punkt der Kölner gebracht. Gestoppt und Gegenzug der ganzen weiß spielenden 1. FC Köln-Mannschaft. Und Müller führt den Ball, ist vorbei an seinem Bewacher, spielt nach rechts heraus zu Thielen. Der könnte hereinflanken, tut es auch. Schuss aus dem Hintergrund, wird aber mehr als Flanke geschlagen. Wabra ist außen, kann mit beiden Fäusten fallend den Ball aus der Richtung bringen. Und dann ist seitenaus Einwurf auf dem rechten Flügel. Der 22-jährige Student aus Köln, Thielen, hat eingeworfen. Dann ist aber sein Bewacher da und Hilpert schlägt den Ball ins Tor aus. Abstoß vom Nürnberger Tor. Blitzschnell wechseln die Situationen, schnell ist das Spiel. Konditionsmäßig prächtig alle 22, aber noch etwas zerfahren, wie gesagt. Vielleicht deuten diese beiden Aktionen eben einmal gegen das Nürnberger und einmal gegen das Kölner Tor an, dass man sich jetzt gefunden hat, nachdem man sich sozusagen berochen hat, abgetastet hat, wie die Boxer in den ersten Runden, so die Fußballspieler in den ersten Minuten. Man weiß jetzt, was man gegenseitig voneinander zu halten hat. Und ich bin sicher, dass jede Mannschaft in Hochachtung vor der anderen einiges tun muss, um hier wirklich die Herzen eines neutralen Publikums, soweit die Zuschauer nicht aus Köln oder Nürnberg sind, zu erobern. Chance für den 1. FC Köln. Hans Schäfer schießt Tor. Kaltblütig, wie am vergangenen Samstag in Köln, als er einen Ball 5 Meter vor dem Tor stoppte, wartete, bis die Verteidiger sich ordneten und er den Ball dann hoch unter das Lattenkreuz donnerte. Kaltblütig so heute, als er einen Ball aufnimmt, um einen Bewacher herumspielt, um Wabra herumspielt und dann ganz gelassen ins lange Eck hineinschiebt. Der 1. FC Köln führt also nach 22 Minuten mit 1:0 gegen den Club aus Nürnberg. Man sieht jetzt, wie kaltschnäuzig der 1. FC Köln aus einer Defensivaufgabe plötzlich auch eine Offensive starten kann und wie er zuzuschlagen versteht. Angriff des 1. FC Köln auf der linken Angriffsseite jetzt, nachdem sich Flachenecker noch einmal zum Ball einsetzt, aber mit beiden Füßen einsteigt. Es geht weiter. Dusch hat den Vorteil gelten lassen und jetzt eine schöne Angriffsaktion von Müller, der sich vorbeispielt an Wenauer. Am Strafraum jetzt herumschlängelt, der Ballerei gibt Tor! Tor! Für den 1. FC Köln! Wieder durch Schäfers Kopfball, durch Müllers Vorarbeit. Ein wunderbares Tor. Es kann auch, verehrte Hörer, und da seien Sie mir nicht böse, es kann auch Sturm gewesen sein, denn Sturm drückte weit mit da vorne und Schäfer und Sturm standen dicht nebeneinander. Wer also nun das Tor getreten hat? Der Sprecher meint, habe ich. Also hätten wir den dritten Torschützen schon. Aber das darf im Augenblick keine Rolle spielen. Der erste FC Köln führt mit 2:0 und wir haben allen Grund, den weiteren Aktionen dort unten im herrlichen Olympiastadion zuzuschauen. Denn wieder drückte er, der erste FC Köln, über die rechte Sturmseite gegen das Nürnberger Tor. Spielstand also 2:0. Gespielt sind 27 Minuten im Olympiastadion. Der erste FC Köln nach wie vor am Drücker. Die Mannschaft mit dem Rückhalt, dem beruhigenden Rückhalt. Das 2:0 kommt zur Schussmöglichkeit. Tor! Tor zum 3:0. Ich glaube, diesmal war es Sturm, der Außenläufer oder wieder Schäfer. Das ist ja alles da. Es ist Sturm, der nach unten jubelt. Der mit einem glücklichen Schuss Torwart Wabra überrascht. Er lässt einen Ball vom 16-Meter-Eck abgefeuert, Linksschuss von Hansi Sturm durch die Hände gleiten. Er prallt um eine Ballumdrehung hinter die Linie und ist im Netz. Es heißt 3:0 für den großen Favoriten, für den ersten FC Köln gegen den ersten FC Nürnberg. Ich schaue noch einmal hinunter. Wabra kniet, hält sich die Hand. Er scheint also einen mächtigen Abpraller abbekommen zu haben bei diesem Scharfschuss. Hat den Ball also über die Hand rutschen lassen und damit seine Mannschaft wahrscheinlich unrettbar in den Rückstand jetzt gebracht. Wieder wird Habich, wie schon in der ersten Halbzeit als Torschütze vom Lautsprecher angegeben. Auch erst glaubten wir, dass Sturm das Tor geschossen hatte. Wieder wird also Habich genannt. Das ist bei den Kölnern kaum zu sehen. Das geht blitzartig. Dann fallen sie sich schon zu fünft und sechst um den Hals. Und jeder jubelt, als sei er der Torschütze gewesen. Weil ja eigentlich auch im Fußball es völlig egal ist, wer das Tor erzielt. Die Hauptsache ist, die Kugel sitzt im Netz. Und dreimal hat es bereits bei den Kölnern geklappt. Ich glaube, es sieht alles danach aus, als sollte es einen klaren Sieg geben für die favorisierte Mannschaft, die also allen Prognosen bisher gerecht wird. Es wurde ja immer wieder gesagt, der Club kann in der derzeitigen Form gegen diese profihaft und eiskalt zuschlagende Kölner Mannschaft nicht bestehen. Bis jetzt konnte er es nicht. Wieder kommen sie mit Pott. Pott läuft jetzt schon über 20, über 30 Meter, setzt diesen Ball nach, kommt gegen Wabra und Tor! Tor! 4:0! Die 27. Spielminute im Berliner Olympiastadion. Mit 4:0 führt der erste FC Köln, der westdeutsche Meister aus dem Rheinland, gegen den ersten FC Nürnberg, den süddeutschen Meister. Ein Sololauf, dessen Gefährlichkeit man nicht erkannt hatte in den Abwehrreihen der Nürnberger, vom rechten Kölner Verteidiger Pott. Ich muss das so betonen, er setzt nach, als er sich den Ball schon zu weit vorgelegt hatte, und schafft es, an dem etwas spät startenden Wabra vorbeizuspitzeln zum 4:0 und ich glaube zur endgültigen Entscheidung. Vor ausverkauftem Haus, vor mehr als 90.000 Zuschauern, führt der erste FC Köln als westdeutscher Meister mit 4:0 Toren gegen den Altmeister aus Nürnberg, den ruhmreichen Club, der keine Chance mehr nach anfänglich guten 20 Minuten in diesem Spiel mehr gehabt hat. Ein Endspiel, das in der ersten Halbzeit ein weitaus größeres Format hatte, eine größere spielerische Linie, als hier noch nicht alles vom Ergebnis her entschieden war, das jetzt in der zweiten Halbzeit nur noch einen stückweise aufspielenden ersten FC Nürnberg gesehen hat. Es wird einen würdigen Nachfolger geben, nachdem der erste FC Nürnberg im letzten Jahr zum 8. Male deutscher Meister werden konnte, werden es die Kölner, diese zum Teil profihaft, clever, hart und entschlossen aufspielenden Rheinländer, zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte werden können. Und da ist es aus. Der Schlusspfiff im 50. Fußball-Endspiel im Berliner Olympiastadion von mehr als 90.000 Menschen ist von Schiedsrichter Dusch, der ohne Fehl und Tadel gepfiffen hat, ertönt. Mit 4:0, Halbzeit 2:0, gewinnt die favorisierte Mannschaft, der westdeutsche Meister aus Köln, über den achtfachen deutschen Meister, erster FC Nürnberg. Soweit Kurt Brumme und Oskar Klose. Ergänzend zu dieser Reportage noch die Torschützen, die unser Kölner Kollege in der begreiflichen Freude über den Erfolg seiner Mannschaft etwas durcheinandergebracht hat. Die ersten drei Tore für Köln schoss Habich. Das vierte Tor für Köln erzielte der Verteidiger Pott. Nach diesem Spiel besuchte Heinz Deutschendorf beide Mannschaften in der Kabine. Große Freude in der Kabine des neuen deutschen Fußballmeisters des ersten FC Köln. Einige Spieler bereits auf der Massagebank und der Pott, der hat natürlich einen Ehrenplatz mitten im Raum. Herzlichen Glückwunsch dem ersten Vorsitzenden Krämer. Wir haben uns vor 24 Stunden gesprochen, Herr Krämer, und da haben Sie an sich ziemlich zuversichtlich gesagt, wir werden es wohl schaffen. Nun, Sie haben es geschafft und Sie haben es nicht nur knapp geschafft, sondern sogar mit einem dem Ergebnis nach und auch dem Spielverlauf nach überlegenen 4:0 Erfolg. Diejenigen, die gesagt haben, der erste FC Köln ist Favorit und er wird sogar einen Lattenerfolg erringen, haben Recht behalten. Nun zu Ihrer Mannschaft selbst. Wen würden Sie herausheben aus dieser großartigen kämpferischen Truppe? Ja, Sie werden verstehen, wenn ich niemanden herausheben möchte, sondern die Mannschaftsleistung als ganz besonders geschlossen herausstellen möchte. Wenn ich zuversichtlich war, dann ist es vielleicht so gewesen, dass ich mir selbst etwas einsuggeriert habe. Das muss man wohl hin und wieder mal. Aber ich war auch überzeugt, dass unsere Mannschaft das Beste geben würde und dass sie in einer erstklassigen Verfassung ist und in einer Kondition. Nicht nur das heutige Spiel. Schließlich haben wir mit dem heutigen Spiel insgesamt in den Endrundenspielen 18:1 Tore geschossen. Und das ist wohl eine Leistung, die schon sehenswert ist. Ich sagte zu Eingang unseres Gesprächs, dass der Vorsitzende optimistisch war, aber derjenige, der am meisten zuversichtlich war und ich möchte sagen, sogar siegesbewusst, das war der Trainer. Und er hatte, wie das Ergebnis zeigt, glaube ich, allen Grund dazu, nicht? Ja, ich bin sicher, meine Mannschaft mitnehmen, deutsche Meisterschaft, wie gesagt, von 2,5 Monaten. Ja, das ist eine Arbeit, Vorstand Herr Krämer, zwei Betreuer und 15 Spieler und meine und Trainer, dass wir zusammen arbeiten 9 Monate, ja, und dass wir heute bekommen eine schöne Krone. Ja, ich möchte noch was ein Wort zum Unterlegenen haben. Die Nürnberger haben 0:4 verloren. Nürnberger ist eine gute Mannschaft. Das ist junge Mannschaft. Das ist normalerweise voriges Jahr mit der Meisterschaft und ganzes Jahr Europapokalspiel, Meisterschaft. Das ist für diese junge viel. Ja? Zu viel, ja. Zu viel, aber das ist eine schöne, fair und spielerisch gute Fußballmannschaft. Glauben Sie, dass vom Taktischen her die Nürnberger deshalb nicht so ins Spiel kamen, weil Hansi Sturm durch sein offensives Spiel Morlock zurückhängen ließ und ihn nicht zum Aufbau kommen ließ? Ja, unsere Taktik war, jeden seinen Mann blockieren und ich bin sicher, wir gewinnen. Warum? Weil meine Mannschaft, ich habe Schnelligkeit, ja. Das ist möglich eine schnellste Mannschaft in Deutschland und möglich in Europa. Wen würden Sie als besten gegnerischen Spieler bezeichnen? Ja. Schwer zu sagen. Der Torwart Wabra. Trotz des dritten Tores. Ja. Unseres Erachtens haltbar. Nicht? Aber war sehr gut. Wenn ich noch etwas sagen darf, ich möchte zwar nicht den besten Spieler herausstellen, ich möchte wohl herausstellen, dass es uns besonders freut, dass wir es mit unserem alten Spieler Schäfer, der jetzt 13 Jahre bei uns in der ersten Mannschaft spielt, endlich geschafft haben. Und Hans war derjenige, der das erste Tor sogar geschossen hat und praktisch die Pforte. Er ist wirklich der Mannschaftskapitän. Schäfer, für mich, meine Begriffe heute Schäfer, ist eine Lebensform. Ja, ich gespielt gegen Schäfer in Schweiz vor 8 Jahren. Ja, also heute Schäfer, damals war Schäfer beste Linksaußen in der Welt. Also für mich heute ist bessere Fußballspieler. War heute komplette Fußballspieler mit Kopf, mit Auge, Dirigent, eine große Dirigent und eine große Spieler. Nun, wir wünschen dem ersten FC Köln alles Gute, vor allem auch für die kommenden Spiele beim Europacup. Wir sind sicher, dass er die Bundesrepublik gut vertreten wird. Ja, ich bin sicher. Danke. In der Kabine des ersten FC Nürnberg nicht Niedergeschlagenheit, ich möchte es nicht so ausdrücken. Die Spieler sind im Gespräch, sie diskutieren, fragen sich immer wieder, wer oder was hatte Schuld, dass wir so glatt gegen den ersten FC Köln unterlegen sind. Nun, es ist das alte Sprichwort, der Fußball ist rund und alles ist möglich. Eine Mannschaft kann an einem Tage ganz groß sein und ich glaube, Trainer Wittmeier Sie müssen neidlos zugeben, dass der erste FC Köln heute einen Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes gehabt hat. Naja, also der Ablauf des Spieles ist immer entscheidend. Wir sind gut ins Spiel gegangen. Wir hatten auch in den ersten Minuten, 20 Minuten mehr vom Spiel. Und da kam das Tor wie Blitz aus heiterem Himmel, welches für uns abseits war. Ich sage jetzt das absichtlich. Mhm. Nicht gegen die Kölner, sondern gegen die Schiedsrichterentscheidung. Ich bin nicht der Typ, der dem Schiedsrichter die Schuld gibt an diesem Niederlage, sondern ich möchte ganz ausdrücklich betonen, dass Köln heute die bessere Mannschaft war, verdient gewonnen hat, vielleicht etwas zu hoch, aber sie waren auf die Minute topfit, wie wir vielleicht im vorigen Jahr waren. Und wie Sie schon sagten, der Ball ist rund, alles, nichts ist beständiger als der Wechsel im Leben. Wir gratulieren FC Köln und wir werden weitergehen und weiterspielen und trotzdem Freude am Fußball behalten. Soweit unsere Aufnahme. Ich darf noch weitere prominente Stimmen zitieren. So Bundestrainer Sepp Herberger. Er sagte, der Club hatte eine schwache Kondition. Die Kölner Mannschaft spielte moderner. Ihr Passspiel riss besonders nach der Pause erhebliche Lücken in die Nürnberger Abwehr. Das Ergebnis war auch in dieser Höhe gerechtfertigt. Bundesminister Richard Stücklen meinte, die Nürnberger waren dem neuen Meister nur in der Anfangszeit ein gleichwertiger Gegner. Und Maxel Morlock, der Kapitän des Clubs, sagte, der Bessere hat gewonnen. Die Kölner Mannschaft hat sich in diesem Jahr wesentlich gesteigert. Bundespräsident Lübcke sandte dem 1. FC Köln nach dem Spiel ein Glückwunschtelegramm. Auch Bundeskanzler Dr. Adenauer gratulierte dem neuen Titelträger. Desgleichen gingen auch Glückwunschschreiben des SPD-Vorsitzenden Erich Ollenhauer und seines Stellvertreters Herbert Wehner ein. Gleichzeitig dankten sie dem 1. FC Nürnberg telegrafisch für das faire und schöne Spiel. Der bayerische Ministerpräsident Dr. Hans Ehrhardt übermittelte heute Abend dem 1. FC Nürnberg nach Berlin folgendes Telegramm. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Vizemeisterschaft und vor allem zu dem schönen und fairen Spiel, das Sie dem neuen deutschen Meister, dem 1. FC Köln, geliefert haben. Es war eine Werbung für den Sportgedanken überhaupt. Bei der sprichwörtlichen Kameradschaft des 1. FC Nürnberg, die ein gutes Vorbild für unsere jungen Menschen ist, werden auch in den nächsten Jahren Erfolge nicht ausbleiben. Ihr Dr. Hans Ehrhardt, bayerischer Ministerpräsident.